auf dem Kanal! Ja, ja, verdammte Scheiße. Das ist wieder eine Kreuzmodulationskoppelung. Da können wir nichts machen. Bei mir läuft ein komischer Walzer. Aber alles gut sein, Junge. Bei dem guten Pottfiri merkt das sowieso kein Schwein.